Kundgabe 4792. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.12.1949. Entwicklungsprozess. Freier oder gebundener Wille. Jeder Gang durch die Materie ist für das mir gänzlich widersetzliche Geistige als Entwicklungsprozess anzusehen, der mit Sicherheit ein Nachlassen des Widerstandes gegen mich zur Folge hat und somit das einzige Mittel ist, das gänzlich von mir Abgefallene mir langsam wieder zuzuführen. Dieser Entwicklungsprozess kann sich des Öfteren wiederholen, je nach der Einstellung des Geistigen im Stadium des freien Willens als Mensch. Dieses Stadium aber muss nach dem endlose Zeiten währenden Zustand im gebundenen Willen dem Geistigen gewährt werden, ansonsten die Aufwärtsentwicklung keinen Zustand der Vollkommenheit gezeitigt hätte, sondern das Geistige gerichtet bliebe, das heißt, durch meinen Willen es so würde, wie es ist, nicht aber durch eigenen Willen. Der freie Wille aber ist ein Zeichen der Vollkommenheit. Der freie Wille ist unbedingt nötig, soll die Gottähnlichkeit, also ein Angleichen an mich, erreicht werden. Zumeist wird auch das Stadium als Mensch ausgewertet, soweit, dass das Wesen entweder im gleichen Zustand verharrt oder seinen Reifezustand erhöht, während des Erdenlebens. Und es ist dann die Möglichkeit gegeben, im geistigen Reich die Aufwärtsentwicklung fortzusetzen, wenn nicht Ersteres zurücksinkt in die Tiefe durch hartnäckigen Widerstand, also von mir abgewandten Willen. Es kann aber auch leicht das Stadium des freien Willens eine Rückentwicklung nach sich ziehen. Es kann das Wesen als Mensch den Abfall von mir erneut vollziehen. Es kann sämtliche Stadien seiner Entwicklung im Musszustand zwecklos machen, also wieder zurücksinken in den Zustand, der das erneute Bannen in der festen Form bedingt, um nicht erbarmungslos von mir verdammt zu werden auf ewig. Diese ewige Verdammung aber lässt meine Liebe nicht zu, und darum ist mein Schöpfungswille unbegrenzt, weil ich immer wieder neue Möglichkeiten schaffe, diesem in die Tiefe gesunkenen Geistigen zu helfen, dass es sich einstmals selbst im freien Willen erlösen kann. Niemals wird von meiner Seite aus ein Zwang ausgeübt auf die geistigen Wesen, und selbst der Zustand im gebundenen Willen ist insofern kein Zwangszustand, als dass das Wesen erst dann in eine neue Form übergehen kann, wenn es selbst in seinem Widerstand gegen mich nachlässt, was es zwar nicht bewusst tut, da es bar jeder Erkenntnis ist. Dennoch ist mir die Wandlung jeglichen Willens bekannt. Das Geistige selbst erkennt sich nicht, ich aber erkenne es. Das Einzeugen des Geistigen in die feste Materie ist zwar ein Akt der Gewalt von meiner Seite, doch gleichzeitig ein Sühnungsakt für die Sünden dieser als Mensch verkörperten Wesen, die durch die gänzliche Entfernung von mir, durch Hass und Lieblosigkeit, zu wahren Teufeln wurden, weshalb sie eine gerechte Strafe verdient haben und dieser Strafakt zugleich ein Erbarmungsakt ist, sie aus tiefster Finsternis wieder zum Licht emporzuführen. Es kann ein solcher Entwicklungsprozess aus einem vollendeten Teufel ein rechtes Gotteskind werden lassen, wie aber auch das Teuflische in dem Wesen im Stadium als Mensch erneut zum Durchbruch kommen kann und darum eine öftere, qualvolle Bannung in der Materie sein Los ist, bis es doch einmal von meiner tiefen Liebe sich berührt fühlt und mir nun im Zustand des freien Willens entgegendrängt, um nun ewiglich nicht mehr zu fallen, um zu stets höherer Vollendung zu gelangen, weil es nun unauflöslich mit mir verbunden ist. Amen.